الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir machen weiter, insha'Allah Azza wa Jal, mit kurzen Geschichten oder kurzen Ausschnitten vom Leben von manchen Sahaba, von manchen Gefährten des Propheten, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Der heutige Sahabi, den wir kurz kennenlernen werden, heißt Abdullah ibn Jahsh. Ich wiederhole, Abdullah ibn Jahsh. Dieser Sahabi war ein Sahabi, der eine starke Bindung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte. Seine Beziehung zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu den letzten Gesandten, war eine sehr besondere und starke Beziehung. Erstens, er war der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Abdullah ibn Jahsh war der Sohn von Umayma bint Abdul Muttalib. Und Umayma bint Abdul Muttalib war die Schwester des Vaters des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also die Tante von Seite seines Vaters. Und Abdullah ibn Jahsh war ihr Sohn, also der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war auch der Schwager des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn seine Schwester Zainabu bint Jahsh, Ummul Mu'minin radiyallahu anha wa ardah, war auch die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also er hatte eine starke Blutverwandtschaft mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal Cousin und von der anderen Seite Schwager. Und Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu wa ardah ist der erste Muslim, der erste Sahabi, der eine Flagge für eine Ghazwa, für eine Schlacht bekam. Und dazu, er ist der erste Mann, der Amir al-Mu'minin gerufen wurde. Das heißt, Amir von Gläubigen, Amir von manchen Mu'minin. Weil er der erste, der Amir bei einer Sharia gewesen ist. Und das ist Abdullah ibn Jahsh al-Asadi. Er ist Muslim geworden, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Haus von al-Arqam ibn al-Arqam reingegangen ist. Das heißt, er ist einer der ganz, ganz ersten Sahaba, die Muslime wurden. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten erlaubte, Al-Hijra zu Al-Madina zu machen, damit sie mit ihrer Religion fliehen und damit sie Al-Islam besser machen können und besser folgen können und besser einsetzen können, dann ist Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu wa ardah einer der ersten gewesen, die diese Hijra gemacht haben. Er ist sogar der zweite gewesen nach Abu Salama. Wir haben schon vor ein paar Wochen gehört, dass Abu Salama und Ummu Salama radiyallahu anhuma wa ardahuma die ersten gewesen sind, die die Hijra machen wollten. Und Abu Salama war der erste. Seine Frau Ummu Salama radiyallahu anhu wa ardaha musste ein Jahr warten. Der zweite war Abdullah ibn Jahsh, der Al-Hijra gemacht hat, der Mekka verließ und nach Medina wanderte, um sich zu retten und um seine Religion besser folgen zu können. Diese Hijra für Allah Azza wa Jal zu machen, war nichts Einfaches für die Sahaba gewesen. Man musste seine Heimat verlassen. Man musste die Stadt verlassen, in der man alt geworden ist. Aber diese Hijra zu Medina war nichts Neues für Abdullah ibn Jahsh. Denn Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu wa ardah hatte schon vorher Al-Hijra gemacht. Er hatte schon vorher Mekka verlassen, um zu Al-Habasha zu wandern. Al-Habasha, Äthiopien, wallahu a'lam. Aber diese zweite Hijra, die Hijra zu Al-Medina, war eine größere Hijra, und eine verständigere Hijra als die erste. Denn er ist mit seiner Frau und mit seiner ganzen Verwandtschaft nach Medina gewandert. Und alle seine Brüder und Schwestern sind mit ihm nach Medina gewandert. Alte und Junge, Kinder und sogar Babys hat er mitgenommen. Junge und Mädchen, alle sind mit ihm gegangen. Sein Haus war ein Haus, in dem der Islam herrschte. Und seine Verwandtschaft war eine Verwandtschaft, die an Allah Azza wa Jal glaubte. Und sobald sie Mekka verließen, konnte man sofort sehen, wie das Viertel, wo sie wohnten, wie ihre Häuser leer wurden und wie niemanden mehr in diesem Viertel wohnte. Und kurz danach sind die großen Samadhi, die großen Köpfe von Quraysh, zu diesem Viertel gekommen, um zu sehen, wie die Lage war. Und als sie gesehen haben, dass das Viertel, wo Abdullah ibn Jahsh und sein Musipe und seine Verwandtschaft wohnten, als sie gemerkt haben, dass dieser Ort ganz leer war, ohne Bewohner, fast wie eine tote Stadt, hat Abu Jahl und Utba ibn Rabi'a ganz kurz angeguckt. Dann hat Utba ibn Rabi'a folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Häuser von Banu Jahsh weinen jetzt für die Familie von Abdullah ibn Jahsh. Seine Häuser warnen, also weinen, weil sie verlassen wurden. Dann sagte Abu Jahl, und wer sind diese Leute, damit ihre Häuser für sie weinen? Dann hat Abu Jahl das Haus von Abdullah ibn Jahsh zu sich genommen. Er hat das Haus genommen und das war einer der schönsten Häuser und der besten Häuser in Mekka. Er hat dieses Haus genommen und er hat damit getan, was er wollte. Ganz einfach, er hat das Haus geklaut, weil der Bewohner, weil Abdullah ibn Jahsh nicht mehr da war, um zu sagen, dass das ist mein Haus oder das gehört mir. Und als Abdullah ibn Jahsh nicht erfuhr, als man ihm sagte, dass Abu Jahl sein Haus genommen hatte, ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, um ihm das zu sagen. Er wollte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, dass Abdullah oder dass Abu Jahl sein Haus genommen hatte. Dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt: Ala tarda ya Abdullah, freu dich nicht, würdest du nicht zufrieden sein, o Diener von Allah azza wa jalla? Oder O Abdullah, dass Allah Azza wa Jal dir für diesen Haus ein Haus in Jannah gibt? Würde dich nicht freuen, dass Allah Azza wa Jal dir statt dieses Haus, das du in Mekka verlassen hast, um Hijra zu machen, dass Allah Azza wa Jal dir statt dieses Haus, das Abu Jahl geklaut hat, ein Haus in Jannah gibt? Dann sagte Abdullah ibn Jahsh: Doch, Rasulullah, ich bin zufrieden und es freut mich. Dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann das soll dir gehören. Das Haus in Jannah gehört dir. Also nach dieser Überlieferung ist Abdullah ibn Jahsh einer der Mubashirin, der die gute Nachricht bekamen, dass sie Bewohner von Al-Jannah sind. Und bevor Abdullah ibn Jahsh sich beruhigte und sich fand in Medina, hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit 8 Sahaba oder mit 7 Sahaba auserwählt, um eine Mission zu erfüllen. Die sollten etwas für den Propheten sallallahu alaihi wasallam erledigen. Und das war die erste militärische Einsatz oder der erste militärische Einsatz, der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Die sollten einen militärischen Einsatz für den Propheten machen. Und unter diese 8 Männer war Abdullah ibn Jahsh und Sa'd ibn Abi Waqqas. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich werde die Imara, die Herrschaft oder die Führung für diese kleine Anzahl von Männern zu demjenigen geben, der am meisten Durst und Hunger aushalten kann. Derjenige von euch, der am meisten aushalten kann, wenn er hungrig ist, gut, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte eine Anzahl von Sahaba in einer militärischen Mission schicken. Dann hat er gesagt, er hat 8 Sahaba genommen, in manchen Überlieferungen sind es 12 gewesen. Nun, er hat eine Anzahl von Sahaba genommen. Unter diesen Sahaba war Abdullah ibn Jahsh und Sa'd ibn Abi Waqqas. Dann hat er gesagt, morgen, oder ich werde die Führung zu denjenigen geben, der am meisten Hunger und Durst aushalten kann. لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. Und dann hat er die Führung zu Abdullah ibn Jahsh radiallahu anhu wa ardah gegeben. Das heißt jetzt ein zweiter Titel für diesen Sahabi. Erster Titel, dass er ein Haus im Jannah hat. Zweitens, dass er unter diesen Sahaba derjenige ist, der am meisten Sabr und Geduld hat, der am meisten Hunger und Durst aushalten kann. Das sind auch zwei Sachen, die einen qualifizieren, Führer zu sein. Und so wurde er Amir von Mu'minin gewesen. Der erste Amir, der erste Mann, der die Imara, der die Führung über Muslime bekam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu Abdullah ibn Jahsh gesagt, wohin er gehen soll. Er hat ihm gesagt, du musst in diese Richtung gehen und das ist ein Buch, den darfst du nicht öffnen und du darfst nicht lesen, was da drin steht, bis du 2 Tage lang verreist bist. Nach diesen 2 Tagen hat Abdullah ibn Jahsh radiallahu anhu wa ardah den Brief des Propheten sallallahu alaihi wasallam eröffnet und dann hat er gelesen, was da drin stand. Da drin stand folgendes: Wenn du mein Buch gelesen hast, dann reite weiter bis zu einem Ort, bis zu einer Palme zwischen Taif und Mekka. Oder bis einem Ort, das Nahla heißt, zwischen Taif und Mekka. Und bleibe da und spioniere die Qurayshiten. Und schau mal, was du von den Qurayshiten erfahren kannst. Und bleibe da, mach nichts anderes. Als Abdullah ibn Jahsh diesen Brief oder dieses Buch des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelesen hatte, hat er gesagt, sam'an wa ta'atan, ich höre zu und gehorche, ja Rasulullah. Dann hat er zu den Männern, zu den Sahaba, die mit ihm waren, gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir befohlen, dass ich zu Nahla gehe, zu diesem Ort, damit ich die Qurayshiten spioniere und damit ich sehe, was die Qurayshiten machen. Und er hat mir verboten, dass ich einer von euch oder dass ich einen von euch zwinge, mit mir in dieser Reise zu gehen oder dass einer von euch mit mir diese Mission erfüllt. Wer von euch die Shahada bekommen wird, wer von euch als Shahid sterben möchte, der kann mit mir kommen. Und wer das nicht möchte, der kann nach Hause zurückkommen, ohne, ich wiederhole, ohne, dass man ihm was sagt. Also, er hat freie Wahl. Dann haben die Leute, diese Sahaba, haben gesagt, sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Wir hören und gehorchen der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir gehen mit dir, wohin der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir befohlen hat, dass du hingehst. Dann sind sie mitgegangen, wie sie zu diesem Ort, zu diesem Nahla ankamen, und sie sind da geblieben und die haben weiter spioniert, was die mekanitischen Männer machen, was Quraysh macht. Und in dieser Zeit ist eine Karawane, die zu Quraysh gehörte, gekommen. In dieser Karawane waren 4 Männer. Amr ibn al-Hadrami, das war Amr ibn al-Hadrami, und Al-Hakam ibn Kaysan und Uthman ibn Abdullah und der Bruder von Uthman ibn Abdullah Al-Mughira. Und diese Leute hatten in dieser Karawane Ware von Quraysh, Sachen, die zu Quraysh gehörten. Unsere Sahaba haben jetzt die Karawane gesehen. Diese Karawane war nicht richtig geschützt. Waren nur 4 Männer, die diese Karawane bewahrten. Und die Sahaba, werden sie ja gesagt haben, 8 Stück. Dann haben sie gesagt, was sollen wir machen? Nur spionieren oder sollen wir jetzt die Chance ausnutzen und diese Karawane angreifen, damit wir alles als Beute zu den Propheten sallallahu alaihi wasallam bringen? Denn die Qurayshiten haben unser Geld und unsere Eigentümer zu sich genommen. Die haben das geklaut, als wir Mekka verlassen haben. Aber dieser Tag, an dem sie diese Karawane gesehen hatten, war der letzte Tag von Al-Ashur al-Haram. War der letzte Tag von den Hijja, wallahu a'lam. Nein. Und wir wissen, Al-Ashur al-Haram, das sind 4 Monate, in denen die Muslime nicht kämpfen dürfen. Und in denen die Araber vor Al-Islam nicht kämpften. Für sie waren diese 4 Monate heilige Monate. Sie haben keinen Krieg in diesen 4 Monaten geführt. Und jetzt unsere Sahaba haben gesehen, die sagen, heute ist der letzte Tag von diesem Monat. Wenn wir zulassen, dass die Qurayshiten mit der Karawane bis morgen weggehen, dann werden sie an Mekka ankommen, dann können wir sie nicht mehr in Mekka bekämpfen. Und wenn wir sie heute bekämpfen, dann werden wir sie an einem Tag bekämpfen, der zum Ashur al-Hurum gehört. Diese Ashur al-Hurum waren Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram und Rajab. Und dieses Ereignis ist geschehen in Rajab, 17 Monate nach Al-Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt die Sahaba haben sich überlegt und überlegt und dann haben sie sich entschieden, dass sie diese Karawane angreifen und dass sie alles, was da drin ist, als Beute zu Medina mitnehmen. Dann haben die Sahaba diese Karawane angegriffen. Und in einer ganz kurzen Zeit, haben sie einer von diesen Qurayshiten getötet und 2 haben sie festgenommen und einer konnte fliehen. Das war, was geschehen ist. Die Karawane gehörte jetzt zu den Muslimen. 1 Qurayshi ist gestorben, 2 sind gefangen geblieben und einer konnte fliehen. Abdullah ibn Jahsh hat dann die Karawane mit seinem Gefährten, mit den Sahaba, die mit ihm waren, und diese 2 Gefangene nach Medina mitgebracht. Und als sie zu Medina ankamen, haben sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, was geschah. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das überhaupt nicht angenommen. Er hat das nicht akzeptiert. Er hat das nicht gut gefunden, dass sie eine Sache machen, die die Araber früher nicht getan haben. Und er hat nicht gut gefunden, dass die in Shahr al-Haram einen Kampf führen. Und dann hat er ihm gesagt, bei Allah Azza wa Jal, ich habe euch keinen Befehl gegeben, dass ihr kämpft. Ich habe euch nur befohlen, dass ihr die Qurayshiten spioniert. Und dass ihr mir sagt, was die Qurayshiten planen und was die machen. Dann hat er die 2 Gefangenen, sallallahu alaihi wa sallam, genommen. Und er hat gesagt, ich muss mir überlegen, was ich mit die mache. Und er hat diese Karawane, diese Beute, nicht genommen. Er hat gesagt, ich nehme nichts von dieser Beute. Denn sie wurde in Al-Ashur al-Haram gewonnen. Als dies geschah, waren die Sahaba, diese 8 Sahaba, die diese Sache getan haben, wir können uns schon vorstellen, die waren richtig traurig geworden. Die sind ganz traurig geworden. Die konnten nicht mehr aushalten, die konnten nicht ertragen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie so angesprochen hat. Und dass sie etwas getan haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gefällte. Was ihre Lage schlimmer machte, ist, dass die Propheten, die Sahaba, als sie diese Sahaba sahen, sagten die immer, die haben die Befehle des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gefolgt. Diese Leute haben die Befehle des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gefolgt. Und was die Sache schlimmer und schlimmer machte, ist, wir wissen jetzt, die Muslime haben eine Tat gemacht, die sogar die Qurayshiten, die Kuffar, die Mushrikin nicht getan hätten, und zwar in Ashur al-Haram zu kämpfen. Und die Qurayshiten haben jetzt diese Sache ausgenutzt. Denn wir wissen, alle Araber wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gute Eigenschaften hatte. Und fast nur gute eigentlich. Er war ein ehrlicher Mann. Er war ein Mann, der keine Unterdrückung machte. Der hat immer die Rechte zu den anderen gegeben, etc. etc. Und jetzt haben die Qurayshiten die Möglichkeit bekommen, etwas Schlechtes über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erzählen, um seinen Ruf unter den Araber zu verschmutzen und schlecht zu machen. Die Qurayshiten fingen an zu sagen, dieser Mann, der behauptet, dass er die Religion retten will, dieser Mann, der behauptet, dass er die Menschen von der Hölle retten will, dieser Mann, der behauptet, dass er das machen will, dass er das machen will, schaut mal, was er jetzt gemacht hat. Er hat hatten jetzt die Möglichkeit bekommen, dass sie schlecht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam reden. Und sie haben diese Sache verbreitet und erzählt und haben Werbung gemacht. Und als Abdullah bin Jahsh und die anderen Sahaba, die mit ihm waren, erfuhren, dass sie der Grund sind, warum jetzt so schlecht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen wird, sind sie immer trauriger und trauriger geworden. Aber die haben gewartet, dass eine Lösung von Allah Azza wa Jal kommt. Ein Tag, nachdem sie richtig traurig wurden, ist ein Mann zu ihnen gekommen, einer unter den Sahaba, mit einer guten Nachricht. Er ist zu ihnen gekommen, um ihnen zu erzählen und zu sagen, dass Allah Azza wa Jal mit ihrer Tat zufrieden ist. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Aya vom Koran offenbart hat, die über dieses Thema redet, über dieses Ereignis spricht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich hat sofort diese Aya zu den Sahaba erzählt. Und wir können uns schon vorstellen, wie sich diese Sahaba gefühlt haben sollen, nachdem sie wussten, dass sogar Allah azza wa jal selbst sie verteidigte, während alle Bewohner von Medina und alle Leute in der Welt sagten, ihr habt etwas Falsches getan. Aber Allah Azza wa Jal ist gekommen und hat gesagt, nein, ihr habt recht gehabt, ihr habt gut gehandelt. Diese Aya steht in Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal sagt, Allah Azza wa Jal sagt, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الله عز وجل sagt, سورة البقرة 217, Sie befragen dich über das Kämpfen im Heiligen Monat. Denn sie haben im Heiligen Monat gekämpft. Das Kämpfen, also sprich, das Kämpfen in ihm ist schwerwiegend. Das ist eine große Sache. Das ist eine große Sünde, in Shahr al-Haram zu kämpfen. Doch das Abbringen vom Weg Allahs und nicht an ihn zu glauben und den Zutritt zur heiligen Moschee zu verwehren und deren Bewohner daraus zu vertreiben, ist schwerwiegender vor Allah und Al-Fitna ist schwerwiegender als Töten. Al-Fitna, hier, wie die meisten Gelehrten gesagt haben, Al-Fitna ist Al-Shirk. Und Al-Shirk, Götzendienerei, ist viel schlimmer bei Allah Azza wa Jal als alles, was diese Sahaba gemacht haben. Denn die Qurayshiten, die haben angefangen zu sagen, dieser Mann, dieser Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Leuten, die kämpfen in Ashur al-Haram. Und sie haben vergessen, was sie tun. Erstens, sie bringen vom Weg von Allah Azza wa Jal ab. Und sie glauben nicht an Allah Azza wa Jal an. Und sie hindern, dass die Leute in zur heiligen Moschee kommen, dass die Gläubigen, die Muslimen zu dieser heiligen Moschee. Und dazu, sie haben die Bewohner, die Muslime, die in Mekka gewesen sind, vertrieben. Natürlich vertrieben, die haben sie nicht selber rausgeschmissen, aber sie haben sie so schlecht behandelt, dass diese Muslime als einziger Ausweg hatten, diese Stadt zu verlassen. Und Allah Azza wa Jalla in dieser Aya, natürlich, er ist gerecht gewesen, wie immer. Allah Azza wa Jalla ist gerecht. Er hat gesagt, dass das, was die Sahaba gemacht haben, ist eine große Sünde, ist schwerwiegend. Er hat nicht gesagt, das ist kein Problem, wenn die Sahaba in diesem Monat kämpfen. Das ist schwerwiegend. Aber viel schwerwiegender, viel schlimmer ist, was die Qurayshiten machen. Und wie kann ein Mensch, der so etwas Schreckliches tun, vergessen, was er macht, und ganz einfach über Sachen, die anderen machen, reden. Und Allah Azza wa Jal hat diese Sahaba in dieser Aya sehpaydik. Hiya el fitne wie gesagt ist gibsen Dienerei. El fitne im Koran kann in viele Bedeutungen kommen. Manchmal kommt sie mit der Bedeutung von Prüfung, wie in Surat al-Ankabut, und manchmal als Strafe. Aber in dieser Ayah, wie die meisten Gelehrten gesagt haben, das ist über, oder die spricht über Schirk. Das ist, was Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu wa arda gesagt hat, was Ibn Abbas radiallahu anhu wa arda gesagt hat, was Mujahid und Ibn Jubair und Qatada und eine große Anzahl von Gelehrten und von Sahaba haben gesagt, hier ist Al-Fitna Al-Shirk. Und hier merken wir, dass viel schlimmer als jede Sache, sogar viel schlimmer als Töten, ist Al-Shirk. Viele Menschen, wenn sie sehen, dass irgendjemand etwas Schlechtes tut, eine Sünde bekehrt, die sagen, wie schrecklich, was für ein Verbrecher. Aber wie viele Leute sind Kuffar, wie viele Leute sind Götzendiener und wie viele Muslime sehen wirklich, wie schrecklich und wie schlimm Götzendienerei ist. Nur die ganz wenigen, nur wer von Allah Azza wa Jal diese Basira bekam. Allah Azza wa Jal sagt ganz deutlich, viel schlimmer als alle diese Sachen, viel schlimmer sogar als Töten, ist die Götzendienerei, ist Al-Kufr. Denn Töten ist eine Sünde, die vielleicht Allah Azza wa Jal verzeihen kann. Aber Götzendienerei ist die Sünde, die einen für immer und ewig in Jahannam bringen wird und der wird nie von Jahannam rauskommen. Alle anderen Sünden kann Allah Azza wa Jal verzeihen, außer Al-Shirk, außer Al-Kufr. Und diese Aya bringt uns die Sache deutlich. Wal-Fitnatu ashaddu min al-Qatl. Und Al-Fitna, wie die Gelehrten gesagt haben, Götzendienerei und Kufr, ist viel schlimmer und sehr schwerwiegender als Töten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Als diese Aya offenbart wurde, hat sich dann Abdullah ibn Jahsh wohlgefühlt. Können wir uns schon vorstellen. Es gibt nicht viele Leute, über die eine Aya offenbart wurde. Abdullah ibn Jahsh radiallahu anhu wa arda hat sich dann wohlgefühlt und er hat wieder Ruhe in seinem Herzen bekommen. Und er hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sachen, diese Beute gegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Kamelen und die Ware genommen und er hat für die zwei Gefangene Losgeld verlangt und bekommen. Und diese Ghazwa, diese Sharia, bei der war die erste Beute, die die Muslime bekamen, und das war der erste Muschrik, der getötet wurde, ist der Muschrik, der in dieser Schlacht, in dieser Sharia getötet wurde, und die zwei Gefangene waren die ersten zwei Gefangene, die überhaupt im Islam gefahren sind. Und ihre Flagge war die erste Flagge, die gehoben wurde, damit die Muslime eine militärische Sache machen. Und ihre Amir, der Amir von dieser Sharia, war auch der erste Mann, der Amir al-Mu'minin genannt wurde. Nach dieser Sharia, natürlich As-Sharia, ist, wenn eine Anzahl von Muslimen für einen Kampf geht, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dabei ist. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dabei war, das war Ghazwa. Und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, ist alles Ghazwa genannt worden. Als der Prophet lebte und er nicht dabei war, das war immer Sariya, Plural Saraya. Nach dieser Sariya hat die Schlacht von Badr stattgefunden, wo Abdullah ibn Jahsh radiallahu anhu wa ardah sehr gut gekämpft hat, so wie wir uns vorstellen können, wie die Sahabe, die starken Iman, kämpften. Und danach hat Uhud stattgefunden. Und in Uhud hat auch Abdullah ibn Jahsh etwas Besonderes getan. Und wir wollen hören, wie er uns das, oder wie uns erzählt wird, was Abdullah ibn Jahsh getan hat. Abdullah ibn Jahsh war mit seinem Freund Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu wa ardah gewesen, und dieser Zweite, also Sa'd ibn Abi Waqqas, erzählt uns, was in dieser Schlacht geschehen ist. Abdullah ibn Jahsh hat Sa'd ibn Abi Waqqas vor der Schlacht getroffen und dann hat er ihm gesagt: Lasst uns zusammen ein Dua machen, ein Bittgebet. Lasst uns Allah Azza wa Jal um etwas zu fragen. Dann hat Amr ibn al-As gesagt, ja, stimmt, lass uns irgendwo gehen und ein Dua machen. Dann sie sind zusammen zu einem Ort gegangen, weit von den anderen Sahaba. Und dann hat er gesagt, du betest zuerst. Du musst dein Dua zuerst machen. Das heißt, Sa'd ibn Abi Waqqas soll zuerst sein Dua machen. Sa'd ibn Abi Waqqas hat gesagt, ja Allah, wenn ich den Feind treffe, dann lass mich einen Mann begegnen, dessen Härte heftig ist und dessen Wut heftig ist. Ich soll ihn bekämpfen und lass mich, ja Allah, ihn töten können. Lass, dass ich ihn besiege. Und damit ich seine Beute und seine Sachen nehme. Und damit ich den Islam von diesem Mann befreie. Dann haben die beiden zusammen gesagt, Amin. Möge Allah Azza wa Jal dieses Bitte, dieses Dua annehmen. Abdullah ibn Jahsh sollte jetzt sein Dua machen. Er hat gesagt, ja Allah, schicke mir einen Mann, dessen Wut heftig ist und dessen Härte heftig ist. Den soll ich bekämpfen. Und der soll mich, ja Allah Azza wa Jal, bekämpfen. Ich soll ihn für dich bekämpfen und er soll mich bekämpfen. Und er soll mich nehmen und töten. Und dann soll er meine Nase und meine Ohr abschneiden. Damit, wenn ich dich morgen, ja Allah, treffe und du mich fragst, wofür, weswegen sind deine Nase und Ohr abgeschnitten worden, dann sage ich, ja Allah Azza wa Jal, für dich und für deinen Gesandten wurden sie abgeschnitten. Damit du, ja Allah Azza wa Jal, sagst, du hast wahr gesprochen. Dann hat Sa'd ibn Abi Waqqas gesagt, Ad-Dua, das Bittgebet von Abdullah ibn Jahsh war besser als mein Bittgebet. Denn ich habe ihn am Ende des Tages, am Ende von Schlacht von Uhud, ich habe ihn gesehen. Und er war getötet. Er wurde getötet. Und er wurde verstümmelt. Die Kuffar haben mit seiner Leiche gespielt. Und ich habe seine Nase und sein Ohr an einem Baum gefunden, in dem die Qurayshiten sie gehängt hatten. Allah Azza wa Jal hat Ad-Dua, das Bittgebet oder den Bittgebet von Abdullah ibn Jahsh gehört und er hat ihm die Ehre gegeben, als Shahid zu sterben. So wie Allah Azza wa Jal in dieser Schlacht seinem Onkel, der Bruder von seiner Mutter, das war Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu wa ardah, die Shahada gab. Diese zwei Männer, diese zwei Sahaba, die sind zusammen in dieser Schlacht als Shahid gefallen. Abdullah ibn Jahsh, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Hamza ibn Abdul Muttalib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als sie starben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die beiden in einem Grab zusammen begraben, in dem er für sie weinte und in dem er immer, wie wir wissen, er ist sehr traurig geworden, weil er seinen Onkel und Abdullah ibn Jahsh in dieser Schlacht verloren hatte. Das ist, was ich über diese Geschichte zu erzählen habe. Habe ich was Richtiges gesagt, ist das nur von Allah Azza wa Jal. Habe ich was Falsches gesagt, ist das von mir und von Shaytan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.